Ich ritt zu dem sogenannten General hin. Nun, Mr. Shatterhand, habt ihr etwas auf dem Herzen? Erraten, Mr. Douglas. General. Ich bin General, Sir. Schon recht, aber was geht das mich an? Ich denke doch, dass man einen verdienten General mit seinem Titel anzureden hat, Sir. Ich habe keine Zeit für Höflichkeiten. Wir nähern uns unserem Ziel und werden uns nun wohl von euch trennen müssen. Trennen? Warum? Ich habe von Mr. Webble hier gehört, dass auch ihr zu den 100 Bäumen wollt, genau wie ich. Was wolltet ihr nicht zum Lager der Chickasaws? Habe ich euch das gesagt? So sage ich euch jetzt, dass ich meine Absicht geändert habe. Außerdem habe ich kein Wasser mehr und muss schon deswegen zunächst mit zur Oase reiten. Die Oase ist kein Versammlungsort für alle, Mr. Douglas. Ihr Besitzer duldet nur die Leute bei sich, die er eingeladen hat. Ich bin eingeladen. Ha? Von Mr. Cutter hier, den man Old Rebel nennt. Er ist ja Gast vom Bloody Fox und hat also ohne weiteres Erlaubnis, mich mitzunehmen. Ob er sich jetzt noch als Gast betrachten darf, ist fraglich. Er hat gewusst, dass nicht jedermann Zutritt findet. Wegen des geheimen Zugangs. Den hat mir Mr. Cutter genau beschrieben. Weshalb sollen alle Weißen Zutritt haben, nur ich nicht? Diesen Vertrauensbruch wird Mr. Cutter vor Bloody Fox zu verantworten haben. Der Besitzer der Oase wird euch erlauben, eure Wasserschläuche dort zu füllen. Aber eure Begleiter haltet fern. Nach unserer Ankunft bei der Grünen Insel mussten sich die Gefangenen zu den bereits dort lagernden Comanchen Shibabiks legen, wo sie von den Apachen streng bewacht wurden. Winnetou und ich waren die ganze Zeit von einer Ecke in die andere geholt worden, um Ordnung in dieses Heerlager zu bringen. Endlich konnten auch wir uns zum Essen niedersetzen. Der Herr General erzählte gerade... Ich kann euch sagen, Gentlemen, das war eine lustige Gesellschaft, die wir da im Fort Terrat antrafen. 15 Mann, die noch eine Zeit lang in dem gesegneten Ort bleiben wollten, um von ihrem Jagdzug auszuruhen. Es waren seltsame Kerle dabei. Am meisten gefiel mir einer, der Dan Etters genannt wurde. Dieser Dan Etters war... Etters, sagtet ihr? Habt ihr das richtig gehört? Wüsste nicht, dass ich schlechte Ohren hätte, Mr. Shuend. Dan Etters hieß er und nicht anders. Könnt ihr mir diesen Mann beschreiben? Beschreiben? Ja, fiel euch nichts Besonderes an ihm auf. Könnt ihr euch auf seine Zähne besinnen? Hatte er nicht zwei Zahnlücken? Ja, das stimmt, aber... Dann ist das der Mann, den ich suche. Ihr sucht ihn? Seit Jahren schon, in allen Staaten, in der Savanne und im Gebirge. Ich habe ihn gejagt wie einen Hasen und hat doch seine Spur verloren. Ist das denn ein Feind von euch? Dieser Dan Etters schien mir doch so harmlos zu sein wie ein Kind. Ach, er ist ein Schuft, wie es keinen zweiten mehr gibt. Ein Teufel der Menschengestalt. Er hat mir vor langen Jahren mal... Halt, Joanne! Ihr seid aufgeregt. Ist es nicht möglich, dass ihr euch irrt? Ihr habt recht, Mr. Shatterhand. Diese Geschichte gehört überhaupt nicht hierher. Oh, ich höre gern Geschichten, Sir. Los, erzählt doch weiter. Nein. Sagt mir nur, wo habt ihr diesen Etters getroffen? In Fort Terrat? Ja. Vor 4 Tagen. Er wird wohl noch da sein. Wollt ihr etwa hin? Hat er eigentlich die Absicht... Aber wozu? Die Sache ist verjährt. Und kein Richter würde sie wieder aufnehmen. Na, sprechen wir nicht mehr davon. Gentlemen, dann werde ich euch also jetzt erzählen, wie ich in der Schlacht von Gettysburg einmal... Ich winkte Old Shuend heimlich zu und ging ins Haus. Er folgte mir bald nach und gleich darauf erschien auch Apanatschka. Ihr habt doch gewollt, dass ich euch folge, Sir. Warum winktet ihr mir? Ihr habt euch zwar ganz geschickt aus der Affäre gezogen, mein Lieber, aber ich hätte euch gern noch einiges gesagt, bevor ihr aufbrecht. Hm? Das wollt ihr doch. Ja, heute Abend doch. Ich darf keinen Tag verlieren. Ich traue diesem General nicht. Er betonte den Namen etwas so eigentümlich, als hätte er ihn nur euretwegen genannt. Bei jedem Vielleicht hat er euch belogen. Welche Absicht sollte er dabei haben, Mr. Shatterhand? Der Mann kennt mich ja gar nicht. Er kennt euch, Sir. Er kennt euch ganz gewiss. Meine Brüder mögen Apanatschka erlauben, hereinzukommen. Komm nur. Apanatschka möchte seinen weißen Brüdern nur sagen, dass er den Mann gesehen hat, dem zwei Zähne fehlen. Ach, wo? Im Lager der Naini, vor vielen Jahren. Er wohnte im Zelt des Medizinmannes, meines Vaters. Ich hasste ihn, denn er lachte über meine Mutter, die ich liebe. So oft er da war, hatte meine Mutter einen bösen Geist in sich, der alle ihre Glieder durcheinander warf. Er meint, Schuhhänd, dass sie an Krämpfen litt. Ja. Kannst du dich darauf besinnen, Apanatschka, wie deine Mutter damals aussah? Sie war jung und schön. War ihre Farbe heller als jetzt? Sie war so wie bei allen roten Frauen. Ah. Dann ist es mit meiner Ahnung nichts. Aber hiermit habe ich wohl recht, lieber Schuhhänd. Dieser Etas hat euch aus der Zivilisation in den Westen getrieben. Durch ihn habt ihr euren Glauben an Gott verloren? Ja, ihr habt es erraten. Ich habe diesen Halunken so lange vor mir hergehetzt, ohne ihn jemals vor die Augen zu bekommen. Jetzt weiß ich, wo er ist. Ich reite zum Fort Terret. Nehmt ihr mich mit? Welche Frage. Ich freue mich, wenn ich auf eure Hilfe rechnen kann und mich noch nicht von euch trennen muss. Apanatschka, der Häuptling der Naini Comanchen, wird dich ebenfalls begleiten, wenn meine weißen Brüder damit einverstanden sind. Und was werden die roten Krieger deines Stammes dazu sagen? Die Söhne der Comanchen können nur hassen und vernichten. Hier bei euch aber finde ich Liebe. Und ich bin euer Bruder und reite mit euch. Hau! Gut, du sollst uns begleiten. Wir brechen aber erst morgen früh auf. Unsere Pferde müssen für die Anstrengungen der nächsten Tage Kräfte sammeln. Ich habe ein Bedenken, Sir. Apanatschkas Pferd und vor allem euer Hengst Hatatitla werden es mir unmöglich machen, mit euch Schritt zu halten. Das stimmt. So nehmt das Pferd des Häuptlings Großer Donner von mir als Geschenk, Mr. Schuhend. Ich nehme es mit Dank an, wenn ihr mir erlaubt, es einmal quitt zu machen. Schon recht. Kommt aber jetzt wieder hinaus und lasst euch nichts anmerken. Werde mich gleich mit meinem neuen Pferd bekannt machen. Draußen überraschten wir den General dabei, wie er sich mit begehrlichen Augen mit der Silberbüchse Winnetous und meinen beiden Gewehren zu schaffen machte. Ich nahm unsere Waffen und trug sie ins Haus. Unberufene kamen da nicht hinein, dachten wir. Wegen der Hitze, die sogar nachts kaum nachließ, schlief auch Bloody Fox bei uns draußen im Freien. Am nächsten Morgen verabschiedete ich mich von ihm und den anderen, um mit Schuhhänd und Apanatschka zum Fort Terret zu reiten. Winnetou erwartete mich später im Pueblo der Mescalero-Apachen am Rio Pecos. Ich schickte den Neger Bob ins Haus, um meine Gewehre zu holen. Sie waren verschwunden. Ebenso die Silberbüchse Winnetous. Ja, ihr vermutet richtig, liebe Freunde. Der General hatte die Gewehre gestohlen und war mit seinem Freund Old Webble, seinen weißen Begleitern und den Chickasaws noch am Abend, als ich Winnetou bei den Pferden aufsuchte, geflohen. Ich habe meinen Bruder Winnetou selten so gesehen wie bei dieser Entdeckung. Nur mühsam beherrschte er seine innere Erregung. Meine Silberbüchse. Das Vermächtnis meines Vaters. In solchen Händen. Mein Winnetou, wir holen sie zurück. Sofort. Mein Bruder Charlie, verzeihe mir, dass ich in diesem Augenblick nur an den eigenen Verlust dachte. Ich verstehe dich, mein lieber Winnetou. Mr. Shatterhand, dieser Diebstahl trifft auch mich. Ihr müsst den Halunken natürlich sofort nach und könnt nun nicht mit mir zum Fort Terret reiten. Nein, das kann ich freilich nicht. Tut mir sehr leid, Schuhhänd. Und ich kann nicht warten, bis ihr zurück seid. So trennen sich unsere Wege doch. Ich wünsche euch viel Glück, Freund Schuhhänd. Wie ich euch, mein lieber Shatterhand. Apanatschka wird bei seinem weißen Bruder bleiben. Ja, du wirst Old Shuhhänd eine große Hilfe sein. Leb wohl. Mein Bruder Charlie möge schnell noch seine Anordnungen treffen. Wir müssen fort, wenn uns die Diebe nicht entkommen sollen. Winnetou hatte natürlich recht. Webster und Hawley blieb unter diesen Umständen nichts anderes übrig, als sich dem Transport der gefangenen Comanchen anzuschließen, die noch am gleichen Tage von den Apachen unter Führung von Bloody Fox fortgeschafft werden sollten. Die Medizinen des Häuptlings Großer Donner übergab ich Fox mit der Anweisung, sie dem Comanchen bei der Freilassung auszuhändigen. Da ich mit Old Shuhhänd keinen Termin und keinen Ort für ein Wiedersehen ausmachen konnte, verwies er mich noch einmal an das Bankgeschäft Wallace und Co. in Jefferson City am Missouri. Dort sollte ich immer erfahren können, wo er sich gerade aufhielt. Nach einem herzlichen Abschied von den Freunden verließen Winnetou und ich die Oase. Mein Bruder Charlie kennt das Ziel des weißen Schuftes? Ja, Red River. Das Dorf der Chickasaws. Wird dort Rast machen, der General. Die Fährte ist immer noch gut zu erkennen. Du hast recht, Charlie. Die Tiere müssen ausruhen. Sollen wir lieber anhalten? Nicht nötig, nur langsam weiter. Uff! Sieh dort! Die Chickasaws. Sie sind es wirklich. Sie scheinen auf uns zu warten. Wahrscheinlich haben sie sich nach einem Streit von den Weißen getrennt. Der Häuptling Barr ist ein ehrlicher Mann, der nichts mit dem Diebstahl zu tun haben will, den er wohl erst unterwegs entdeckte. So wird es sein. Reiten wir hin.